Ja, lieben, es ist kurz nach eins. Wir sind wieder da, wie sich das gehört. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir talken wollt, wenn ihr mit mir reden wollt, das hier ist die Telefonnummer, unter der ihr mich hier in Köln live im Studio erreicht. 0180-5678-111. Gestern, kurz bevor ich aus dem Studio hier ging, in tiefer Nacht, erreichte mich noch dieses Fax hier und darauf lese ich: Hallo Domian, du solltest dir einmal wieder die Haare schneiden lassen. Gezeichnet Tom Ebel. Denkt ihr genauso wie Tom Ebel? Faxt es mir doch ganz einfach. Faxt es mir unter 0180-5678-110. Und wenn, mal sehen, wenn sich eine qualifizierte Mehrheit dafür aussprechen sollte, dann ist mir euer Wunsch ein Befehl und dann hole ich morgen mein Maschinchen zu Hause raus und dann werden die Haare wieder ein bisschen geschoren. Also, es geht los. Heute Nacht mit Markus. Oder Markus, Markus. 19 Jahre alt. Hallo? Ja. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Markus. Ja, richtig. Ja. Mein Lieber, dein Thema. Mein Thema ist Fußball-Hooligan. Bist du einer? Ja, richtig. Du Sau. Erzähl mal ein bisschen. Tja, also ich bin 19 Jahre alt, komme aus Neuss und ja, ich prügel mich für die Kölner Street Fighter Colognes. Mhm. Du prügelst dich für die? Ja, genau. Warum? Oder mit ihnen, für Köln. Für Köln, mit denen, für den, für die, mit denen, für Köln. Warum? Warum? Mhm. Der Adrenalinkick. Aha. Warst du schon mal schwer verletzt? Ja, mehrmals. Wie denn? Nasenbeinbrüche. Jetzt mittlerweile habe ich eine Narbe im Gesicht. Ich habe bei einem Spiel, allerdings nicht aus Köln, ich bin eigentlich Spanier, bin Real Madrid-Fan, und zwar beim Spiel Real Madrid gegen Juventus Turin in Amsterdam, habe ich eine Flasche gekriegt, allerdings von einem eigenen Fan, der aus Versehen auf einen Juventus-Fan in die Kurve fliegen sollte. Und die habe ich aus Versehen ins Gesicht gekriegt. Die Flasche war teilweise kaputt und ich habe davon Glassplitter erhalten und ja, bin genäht worden. Aber eigentlich so durch Schlägereien, eigentlich Nasenbeinbrüche, Hand gebrochen, das Bein gebrochen. Das Bein auch gebrochen? Ja, das Bein auch gebrochen. Und zwar einmal beim Schlagen bin ich mit dem Bein im Zaun hängen geblieben. Und beim Ziehen, ja, habe ich mir das Bein gebrochen. Mhm. Wie viel Mal warst du deshalb schon im Krankenhaus? Och, das kann ich gar nicht mehr zählen. Also ich bin schon so viele Male über das Auge genäht worden. Also das ist schon unzählige Male. Mhm. Wenn du dann im Krankenhaus liegst? Ja. Und du hast den Schmerzen? Ja, das wird ja oftmals nicht sehr schmerzfrei gewesen sein, oder ziemlich heftig gewesen sein. Ja. Was denkst du denn dann darüber? Ich weiß nicht, es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Mir ging gerade im Kopf herum, und wir alle zahlen das natürlich dann mit im Krankenhaus, ne? Damit du, Depp, wieder auf die Reihe kommst und wieder solche Sachen anstellst. Bitte? Ich sag, wir alle tragen natürlich dann auch mit deine Krankenkosten. Ja. Ja, Markus, jetzt erkläre uns doch mal bitte. Du wirkst ja eigentlich so ganz nett. Was geht in deinem Hirn ab, dass du so auf so einem Level, auf so einem Niveau dich befindest und so primitive Dinge nötig hast zu tun? Ich weiß nicht, man geht ins Stadion. Es ist doch super arm. Ja, jein. Meine Mutter sagt auch, also das macht mich zu einem asozialen Mensch. Ja, und du bist also ein richtiger klasse Assi. So richtig, wirklich, wie er im Buche steht. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Ich komme ins Stadion rein, ich höre die Masse und dieser Hass gegenüber diesem Verein. Mhm. Es ist, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Es kotzt dich an, die anderen zu hören, die nicht zu deinem Verein gehören. Mhm. Nun hast du ja schon einige Male dein Fett abbekommen. Ja. Ne? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du den einen oder anderen auch schon krankenhausreif geschlagen hast. Ja. Ne? Es könnte ja nun auch irgendwann mal so ausgehen, dass du einen erschlägst. Ja. So, und dann? Das ist schon öfters passiert. Also ich bin schon angezeigt worden. Wie, du hast jemanden umgebracht? Nee, umgebracht nicht. Das meinte ich jetzt. Verletzung. Aber hier zurückzukommen, ob du einen umbringst. In diesem Augenblick merkst du das nicht. Du bist so in diesem Rausch. Ja, Markus, aber das ist ja genau mein Argument. Du spielst ja dann ständig, wenn du dich in diese Situation begibst, mit der Gefahr oder mit dem Risiko, dass du einen Menschen umbringst. Und das gehst du jedes Mal ein. Ja. Ich muss auch ehrlich zu sagen, zu diesem Hooligan aus Gelsenkirchen, ich war auch in Lenz allerdings, der diesen Daniel Nivelle da umgeschlagen hat. Kannst du dich daran erinnern? Ja, natürlich. Erinnern wir uns alle dran. Ich wäre so gerne an seiner Stelle gewesen. Was haben die Bullen da zu suchen? Also Markus, jetzt ist aber finito hier. Jetzt ist finito. Ich unterhalte mich wirklich gerne mit dir über das, was du da machst. Aber da setzt bei mir wirklich jetzt alles aus. Dieser Mann ist für sein Leben gezeichnet. Ich habe leider in der letzten Zeit nichts mehr gehört, wie es ihm geht. Da gibt es keine Diskussion drüber, ob gut oder schlecht. Dieses ist eine unendliche Sauerei und hat unser Land und den Ruf der Deutschen im Ausland während der Fußball-Weltmeisterschaft sehr diskreditiert. Das ist richtig. Und da kommst du mir jetzt nicht an und du sagst mir auch nicht hier jetzt in meiner Sendung, dass du das gut gefunden hast. Wenn du das nochmal wiederholst, schmeiße ich dich sofort aus der Sendung raus. Ja, dann sage ich gar nichts mehr dazu, aber... Ich versuche ja nur, weil du schon den Eindruck für mich gerade am Anfang vermittelt hast, dass man mit dir reden kann. Ja, nee, kann man auch. Nur. Ja, aber wie kannst du denn dann sowas sagen, Mensch? Du kannst doch ein Menschenleben nicht so gering schätzen. Der Mann hat Familie, der hat Kinder. Nee, das ist das Einzige, was mich auch, ja... Und wenn er auch keine Familie hätte und auch keine Kinder, ist es ja völlig wurscht. Nein, aber es hat damit zu tun, was macht jemand, wenn sich eine Hooligan-Gruppierung firmt, ja? Was macht einer und versucht, solche Leute auseinanderzuhalten? Man kann es nicht. Markus, es gibt dafür überhaupt gar keine Entschuldigung und keine Erklärung, dass die so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Überhaupt keine. Wer ist dir der liebste Mensch auf der Welt? Bitte? Wer ist dir der liebste Mensch auf der Welt? Meine Mutter. Aha. Jetzt stell dir mal vor, deine Mutter würde von solchen Hirnis, wie du es bist, ich sag dir das jetzt so klar, umgebracht. Verletzt, schwerst verletzt. Was dann? Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, wie ich damit klarkomme. Ja, aber so, nur so kannst du dir das nochmal begreiflich machen, was du unter Umständen auch in anderen Familien anrichten könntest, durch das, was du da machst. Welches Leid du auslöst. Ich weiß nicht, darüber... Und vor allen Dingen nicht nur bei anderen, sondern auch dein eigenes Leben. Wenn du jetzt jemanden umbringst, in deinem Wahn, in deinem Hass, wie du es gerade beschrieben hast, ja, wanderst du vielleicht auch für, weiß ich wie viele Jahre, ins Kittchen. Mhm. Ist das eine tolle Zukunft? Ich finde nicht. Nein, du mir verstehst. Sieh es mal von der Seite. Jetzt verstehe ich es. Wenn du jetzt mit mir redest, ist kein Problem. Da denke ich auch, was machst du jedes Mal, wenn du ins Stadion gehst? Aber du, soweit du in die Kurve kommst, du vergisst alles. Es ist... Ich weiß nicht, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, wie eine Droge ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Wirkung fast genauso ist. Mhm. Du kommst rein, bei mir ist das so, ich fange an zu schwitzen, mein Körper zittert. Und ich muss einen auf die Schnauze haben, weil ich gehe kaputt dran. Mhm. Markus, ja, wenn du jetzt zu mir sagst, im Moment verstehst du das und kannst das auch nachvollziehen, was ich sage. Ja, richtig. Und siehst vielleicht auch sogar die Gefahr, in der du dich da begibst, in die du dich begibst und auch durch, dass andere Menschen in diese Gefahr reingeraten durch dich. Warum kannst du dir denn jetzt nicht einfach mal so den Vorsatz fassen, ich geh da überhaupt nicht mehr hin? Ich hab's mal versucht, auf Wunsch meiner Mutter, weil meine Mutter konnte, also ich war mal kurz davor, dass meine Eltern mich aus dem Haus schmeißen, deswegen. Weil es ist also schon öfters vorgekommen, dass mich die Polizei nach Hause also gefahren hat, ja. Und also es gab eine Zeit lang, da war meine Mutter mit den Nerven am Ende und dann habe ich es auch sein lassen. Und das ging ja 2-3 Monate, bis mich irgendwann mal hier, ich sag mal jetzt der Vorstand unserer Street Fighter Cologne angerufen hat und gesagt hat, ja, was ist, Junge? Du willst doch ein ganzer Kerl sein. Ne? Du willst ein Kerl sein, ein Mann. Ja, richtig. Du willst auch ein mutiger Typ sein. Nicht unbedingt, das hat mit Mut nichts zu tun. Ja, aber so vom Selbstverständnis her bist du natürlich lieber ein mutiger Mann als ein Waschlappen. Ja, das wird wahrscheinlich gerne jeder sein. Natürlich, ja. Und ein mutiger Typ sagt dann, auch wenn er von seinen Chefs da angerufen wird, nein. Und ein Waschlappen lässt sich letztendlich darauf ein. Lass mich nochmal auf deine Mutter zu sprechen kommen. Du sagst, du hast den engsten Draht zu deiner Mutter und das ist dir der liebste Mensch auf der Welt. Ja. Hast du mal darüber nachgedacht, was du deiner Mutter antun würdest, wenn du wegen Totschlags im Knast sitzen würdest oder müsstest? Was die Frau leiden würde dann? Ich weiß nicht, darüber habe ich... Du würdest dein Leben kaputt machen und du würdest wahrscheinlich auch das Leben deiner Mutter kaputt machen. Ich erahne ja schon, was die Frau leidet jedes Mal, wenn du auf der Rolle bist. Die hat die ganze Scheiße ja schon ein paar Mal mitgemacht. Ja. Ich sag ja... Mensch, du bist 19 Jahre alt, du hast doch ein Hirn im Kopf. Außerdem finde ich wirklich, dass man mit dir auch reden kann. Dann tritt dich doch so weit in den Arsch und versuch dir... Du hast es schon mal 2-3 Monate geschafft. dann denk doch einfach mal so ein bisschen an die Zukunft, an deine Mutter und auch an dein eigenes Leben. Will ich auch irgendwann mal, aber jetzt im Moment, es geht nicht. Erzähl mir doch nichts. Ich habe versucht, vor ungefähr einem Jahr ganz normale Neutralkarten zu holen, damit ich in eine andere Kurve komme. Nein, dann gehst du überhaupt nicht mehr erstmal. Dann guck dir den Kram im Fernsehen an. Das ist zwar nicht so toll, ja, ich weiß. Es geht nicht. Ich bin fußballsüchtig. Ich bin auch wirklich ein richtiger Fußballfan. Ja. Und es geht nicht. Also ich muss es live gucken. Dann kauf dir eine Neutralkarte und geh mit Leuten dahin. Das habe ich auch letztes Jahr gehabt, aber es ist nicht dumm, du kannst das nicht vorstellen, in einer neutralen Kurve zu sitzen, mit Leuten wirklich, die ganze Zeit schreien Wolfsburg und du bist Kölner. Mhm. Du kannst dir das nicht vorstellen. Du gehst daran. Markus, wenn du so drauf bist, dann ist wirklich die Eigentherapie, der erste Schritt erstmal, das Stadion zu meiden, also so schwer das auch ist. Nur erzähl mir bitte nicht von wegen, das geht nicht oder das halte ich nicht aus. Natürlich hält man das aus. Es gibt Leute, die viel heftigere Dinge in Richtung Sucht oder wo rein sie geraten sind, aushalten. Dann wirst du das auch mal aushalten, ja, nicht in ein Fußballstadion zu gehen. Vor allen Dingen in Anbetracht all der Dinge, die wir gerade besprochen haben. Was machst du denn überhaupt im Moment? Bist du Schüler noch? Bitte? Was machst du? Bist du berufstätig? Ja, es war eine kleine Störung. Bist du berufstätig oder Schüler? Ja, ich bin berufstätig. Was machst du denn vom Beruf? Ich mache eine Lehre als Kfz-Mechaniker bei Ford. Ja. Was ist dein Wunsch mal später? Mein Wunsch? Mhm. Möchtest du eine Familie zum Beispiel haben? Ja. Möchtest du Kinder haben? Ja, wahrscheinlich. Mhm. Frau, Ehe, Familie, richtig? Ja. Kannst du dir unter Umständen alles abschminken, ne? Ja, ich weiß. Das musst du dir so krass wirklich vorstellen. Die meisten hören auch damit auf, sobald ja, sag ich mal, die Familie ins Spiel kommt. Hast du denn schon mal eine Freundin gehabt? Eine längere Zeit? Die habe ich auch jetzt noch. Was sagt die denn dazu, Mann? Ja, also die ist da absolut dagegen, dass ich, wie gesagt, wie du auch sagtest, ins Stadion zu gehen. Aber ich kann Wenn du es erstmal nicht für dich hinkriegst, dann mach es für deine Mutter und mach es für deine Freundin. Ich habe es ja für meine Mutter schon. Dann mach es nochmal. Dann versuch es nochmal. Wenn du diesmal 6 Monate aushältst, ist es schon mal ein Erfolg mehr. Das Problem liegt ja nicht da. Wenn ich sehe, dass sie verlieren, dass mein Verein verliert, dann bleibe ich wirklich zu Hause. Doch wenn ich sehe, dass eine Glückssträhne kommt, 4, 5, 6 Siege hintereinander, ich muss ins Stadion. Ich will das nicht verstehen, weil es gibt da nichts zu verstehen, weil die Gefahren, die damit verbunden sind, sind einfach unverhältnismäßig groß. Wir haben jetzt, glaube ich, auch alle Argumente ausgetauscht. Ja. Sonst drehen wir uns jetzt im Kreis. Ich habe dir ganz klar meine Meinung gesagt. Ich kann dein Leben natürlich nicht verändern. Ich kann dir nur meine Meinung sagen und ich sage das auch in deinem Sinne, weil mir natürlich auch daran gelegen ist, obwohl wir uns nicht kennen, dass du nicht in die Scheiße abrutscht. Also, denk mal drüber nach. Danke, Domian. Tschüss, Markus. Tschüss. Alois, 31. Ja, hallo. Hallo, Alois. Erstmal Glückwunsch zu deiner Sendung. Vielen Dank. Zusammen mit meinem Mitbewohner hier aus Berlin. Mhm. Und wir finden das eigentlich sehr gut, was du da machst. Aber wir mussten vorgestern Abend auch feststellen, dass das eben auch schief gehen kann, wenn man so ein Medium leitet oder da moderiert und da irgendeine Meinung vertritt, die sich vielleicht nicht so ganz deckt mit der Leute, die das angeht. Als kleines Beispiel, du hattest da vorgestern irgendwie, ich glaube, der letzte Anrufer war Kai, 22, der irgendwie seit 2 Monaten weiß, dass er positiv ist. Und kannst du dich daran erinnern? Ja, natürlich, ja klar. Naja, und den hast du irgendwie gefragt, ob er Leuten, also er hat wechselnden Geschlechtsverkehr, gerade keine Beziehung, ob er Leuten sagt, dass er HIV-positiv ist, wenn er mit denen Sex hat. Und dann meinte er nein. Und du hast das ihm vorgeworfen und hast das auch so propagiert, als wäre das jetzt die allgemeingültige Meinung, man müsste das den Leuten sagen. Ich habe gesagt, dass ich darauf bestünde. Ich möchte das wissen, wenn ich mit jemandem in die Kiste gehe, wissen. So, was heißt jetzt bestehen? Jetzt gehst du mit einem in die Kiste und jetzt fragst du den oder was? Wenn der nichts sagt, fragst du den, bist du positiv? Und dann sagt er nö, auch wenn er es ist, wenn er es dir nicht sagen will oder so. Ja, okay. Ja, bist ja nicht davor gefeit. Ja, also, natürlich nicht. Ja, und da mussten wir, also haben wir uns halt hier so in der Allgemeinheit hier in der Runde ziemlich aufgeregt, weil wir das eigentlich überhaupt nicht so sehen. Warum? Weil man überhaupt nicht für andere verantwortlich ist. Man ist für sich selber verantwortlich. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt mit jemandem geschützten Geschlechtsverkehr machen will oder das mache, dann mache ich das meinetwegen, weil ich mich schützen will vor anderen Infektionen oder so. Ich meine, ich bin selber HIV-positiv, also davor brauche ich mich nicht mehr schützen, obwohl es da auch Meinungen auseinandergehen, die irgendwie heißen, man kann sich mehrfach infizieren oder so. Aber ich entscheide das auch von Fall zu Fall. Also es kann auch sein, ich sage, nö, ich will jetzt total unsafen Sex machen, dann mache ich den. Also Alois, da sind wir wirklich völlig anderer Meinung. Ich finde, dass man nicht nur für sich selbst Verantwortung trägt, sondern dass man auch für jemanden, für die anderen Mitverantwortung trägt. Wenn ich eine wirklich sehr schlimme Krankheit habe und ich schuld daran wäre, unter Umständen, dass jemand anders das auch bekommt, trage ich somit auch Verantwortung. Ja, der muss es ja nicht. Moment, dann bin ich verantwortlich, wenn ich ihn dazu zwinge. Also wenn ich zum Beispiel ihn zwinge, irgendwas Unsafes zu machen, den jetzt fessel und den dann unsafe rannehmen und der infiziert sich dann, dann definitiv, ja, da stimme ich mit dir überein. Aber wenn der hat den freien Willen, der kann sie mir sagen, ich will einen Gummi nehmen und das ist eigentlich das, was propagiert ja, wird. Aber das ist doch perfide, sagt, wenn du... Jeder muss erstmal für sich selber denken, naja, der andere kann positiv sein und dann muss ich mich dementsprechend verhalten und dann kann dir ja nichts passieren. Also wenn du jetzt nicht positiv bist und du willst es nicht haben, dann brauchst du einen Gummi nehmen und dann kriegst du es auch. Also ich bin natürlich völlig deiner Meinung, dass der andere natürlich auch für sich die Verantwortung trägt und immer dieses Ding letztendlich in der Tasche haben sollte und es auch anwenden sollte. Gestern aber nicht rüber. Aber trotzdem finde ich, dass man, wenn man, egal jetzt Träger welcher Krankheit ist, die infektiös ist, finde ich, dass es einfach ein faires Verhalten ist, das seinem Partner zu sagen. So kannst du dir, also da merkt man, dass du überhaupt keine, kannst du dir diesen Moment vorstellen? Kannst du dir diesen Moment vorstellen, du gehst jetzt irgendwie los in die Sub, also ich habe jetzt keine Beziehung, muss mir irgendwie einen Kerl aufreißen, mach das jetzt und nimm den jetzt mit nach Hause und kannst du dir diese Situation vorstellen, da kommst du jetzt zum Sex und ich sage jetzt, Moment, ich bin positiv oder so. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das kaputt macht? Also ich meine, also du ich, hast die, vorgestern die, gesagt, dir würde das nichts ausmachen, ja. Du wärst froh, dir würde das einer sagen und du würdest dann nicht weglaufen. Genau, darüber haben wir geredet. Glaubst du, dass das der allgemeine Einstellung ist? Nein, aber das finde ich egal. Ich finde das egal. Ist egal. Ja. Glaubst du nicht, dass mein Leben schon genug beeinträchtigt ist durch die Krankheit, dass ich mir hier nur irgendwie noch aufs Spiel setze, irgendwie Leute fangen dann an, nö, das tönt mich jetzt ab, jetzt will ich nicht mehr oder so. Nö, da hätte ich überhaupt keinen Bock dazu. Also, aber was macht das denn mit deinem Gewissen, wenn du unter Umständen... Überhaupt nichts macht das mit meinem Gewissen. Das finde ich aber traurig. Das mit meinem Gewissen machen? Der kann doch ein Gummi nehmen, der darf das ja. Natürlich, aber wenn also, du... Also das mache ich, wenn der sagt, ich nehme jetzt ein Gummi, ich möchte mit dir safe Sex haben, dann darf er das haben. Aber du würdest mit dem auch ohne Gummi. Aber ich würde es jederzeit mit dem sofort. Ja, das finde ich unverantwortlich. Warum wirklich? Denn? Auf der einen Seite muss ich mir denken, naja gut, wahrscheinlich ist er selber positiv. Du sagst es dem nicht aus Angst, dass du da ein Misserfolgserlebnis haben könntest. Nee. Natürlich. Nee, ich sag's ihm nicht. Nee, du sagst es ihm nicht, weil du Angst hast, dass er dir vielleicht von der Schippe springt. Nee, ich sag's ihm, weil das den Moment, es muss noch nicht mal von der Schippe springen sein. Es ist einfach so ein Moment, der das Ganze irgendwie stört. Also es stört einfach. Du musst es ja nicht gerade vor... Es hat noch nicht mal damit zu tun, dass die dann davonlaufen. Es ist einfach ein störender Aspekt, ein störender Moment. Ja gut, es ist nun mal halt auch eine störende Situation letztendlich, in der du lebst. Aber muss ich mir denn mein Leben noch mehr beeinträchtigen, wie es schon beeinträchtigt ist? Ja, aber wir hatten gestern das Thema Narzissmus. Es geht ja nun wirklich nicht nur immer um dich. Da wollte ich eigentlich anrufen. Ja, es geht in dem Fall aber nicht nur um dich. Es geht immer auch um die andere Person. Das ist ja auch richtig. Daran denke ich ja auch. Aber er darf das für sich selber entscheiden. Das ist doch, ich gebe ihm doch die Entscheidungsfreiheit. Er muss ja mit mir keinen unsafen Sex machen. Es ist nicht so, dass ich das verlange, sondern er darf das selber entscheiden. Es steht bei mir Gummi rum, er kann sich da einnehmen. Ich meine, wir sind völlig verschiedene Auffassungen. Ich verlange letztendlich auch deine freie Entscheidung zur Verantwortung und zum fairen Verhandeln, zum fairen Handeln, dieses zu sagen. Die gehe ich ihm so weit ein, zum Beispiel, wenn der mir jetzt einen bläst oder so und ich merke jetzt, ich bin jetzt am Kommen, dann sage ich ihm zum Beispiel, dann signalisiere ich ihm das. Dann sage ich zum Beispiel, ich komme jetzt dann. Zum Beispiel, also jetzt mal die Situation. Aber letztendlich läuft alles darauf hinaus, Alois, du willst deinen Spaß haben. Und was kümmert dich der andere? Nein, das ist nicht wahr. Wenn ich nur meinen Spaß haben möchte und ich spritze zum Beispiel gern irgendwie einem in den Mund oder so, dann würde ich nichts sagen. Dann würde ich, das ist nicht wahr. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Aber ich signalisiere ihm das und er darf das entscheiden. Gut, aber du willst immerhin bis zu einem bestimmten Punkt deinen Spaß haben und möchtest es dir nicht kaputt. Das will ja jeder. Und du möchtest es dir nicht kaputt machen lassen durch eine Antwort, dass er sagt, na okay, dann möchte ich eben mit dir nicht schlafen. Naja, also das ist jetzt hier, seit ich in Berlin wohne, eigentlich nicht so, aber in Stuttgart zum Beispiel, da habe ich früher gelebt und da komme ich ursprünglich her, da ist es extrem so. Also da ist es halt einfach so, dass Leute sagen, nö, dann will ich nicht oder so und dann weglaufen, da habe ich einfach für mich so gemerkt. Aber das ist doch letztendlich wirklich auch deine Angst, dass du dann diesen Partner vielleicht für die eine Nacht nicht bekommst. Nö, Angst ist es nicht, dann setze ich mich ins Auto und fahre nach Schöneberg und hole mir den Nächsten. Also das ist nicht so, ich habe da kein Problem in der Männerbeschaffung. Aber letztendlich, wenn das so unproblematisch ist, dann könntest du es doch auch sagen. Ja, könnte ich, aber es stört einfach. Das habe ich doch schon erklärt. Ja, man muss es ja nicht. Okay, man muss es ja nicht in der konkreten Situation kurz bevor man ins Bett geht sagen. Das kann man ja vorher abklären. Ja, 10 Momente sind da ja nicht vorher. Man sieht sich, geht nach Hause und fängt an ficken. Ich meine, da ist ja nicht viel dazwischen. Also mich befremdet das und ich wäre ungeheuer sauer, wenn ich das hinterher erfahren würde. Das ist doch der Punkt. Ist das nicht? Ich finde ganz einfach. Denken, du sagst zu diesem Kai, er sollte sagen, ja, oder du propagierst hier diese Meinung, du würdest drauf bestehen. Das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Weil es nicht geht, weil du kannst mitgehen, jetzt treffe ich dich irgendwo und schleppe dich ab oder so und jetzt sind wir bei mir zu Hause und jetzt, wie willst du es in Erfahrung bringen? Du hast keine Chance, wenn ich das nicht will, warum? Dann hast du keine Chance. Wie, ich habe keine Chance. Wenn wir beide uns treffen und wir gehen gemeinsam zu dir nach Hause. Okay. So. Und dann sagst du mir das. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ja. Dass ich sage, nee, dann habe ich keinen Bock auf dich, das ist mir zu riskant. Oder du sagst, das ist mir egal, ich schütze mich. Ja. Aber ich weiß es. Und kann ich aber nichts. Was machst du dann? Ich finde es, wenn ich es im Nachhinein hören würde, würde ich denken, das ist ein scheiß Typ. Warum sagt er mir das nicht? Ich will das einfach wissen. Aber warum denn? Du hast dich doch schützen. Weil ich mich darauf einstellen möchte. Weil ich mich rundherum darauf einstellen möchte. Du kannst doch bei mir einen Gummi benutzen, ohne dass du irgendwas weißt, ohne dass ich irgendwas sage. Du kannst doch jederzeit sagen, ich nehme jetzt einen Gummi, mach mit dir safe and sex, ich kenne dich nicht, du bist mir völlig fremd, die Zeiten sind heute gefährlich und kannst einen Gummi nehmen, das darfst bei mir und das ist für mich auch nicht unangenehm oder so. Und jetzt haben wir diesen Sex gemacht und jetzt erfährst du später, ja, was macht denn den Unterschied? Du hast dich doch geschützt. Das ist völlig richtig. Diese grundsätzliche Einstellung gebe ich dir auch völlig recht. Ja, warum muss ich dir denn dann sagen? Dann schützt dich doch einfach, dann brauche ich dir doch nichts sagen. Weil ich mit einem, sicher mit einem HIV-Infizierten noch anders umgehe, auch im Punkt des Selfies. Das will aber der HIV-Infizierte überhaupt nicht. Das interessiert mich aber nicht, was der will. Ich will das aber. So. Und ich finde, ich habe einfach ein Recht darauf. Nee, das hast du nicht. Und das ist eben der Punkt. Da treffen wir uns absolut nicht. Das hast du nicht. Du hast dieses Recht nicht. Und wenn du dich damit einmal auseinandersetzt mit irgendwelchen Betroffenen, nicht jetzt nur das dir selber. Weißt du, das ist wie wenn der Bundestag über den Paragraphen 218 bestimmt. So haben wir uns vorgestern nämlich über dich unterhalten. Das war irgendwie, was maßt er sich da an, das zu sagen, obwohl er gar nicht betroffen ist und sich ja offensichtlich... Aber ich könnte sehr leicht betroffen sein, wenn fahrlässig mit mir umgegangen wird. Mein Rat ist halt nur, unterhalte dich einfach mal mit Betroffenen oder vielleicht Leuten von der AIDS-Hilfe, die werden dir nämlich meine Meinung, glaube ich, näher bringen. Und das ist auch die Meinung, das die Das ist mir völlig wurscht. Nein, das ist alles. Eben nicht völlig Doch, wurscht. Doch, das ist für mein, ich rede jetzt auch wirklich nur von mir, wenn wir beide uns unterhalten, von mir persönlich. Ich möchte das einfach wissen. Ja, aber es ist gefährlich. Das Denken. Warum ist das gefährlich? Warum ist das gefährlich? Weil du mit diesem Denken denkst, die Welt würde das erfüllen, würde deine Forderung erfüllen, es dir zu sagen oder ehrlich zu dir zu sein. Die Welt ist nicht ehrlich. Die Welt ist nicht ehrlich. Ja, aber weil die Welt nicht ehrlich ist, musst du doch nicht noch unehrlicher sein. Aber du hast doch kein Recht, das zu verlangen, weil es einfach nicht so ist. Das ist blauäugig gedacht. Und ich finde, wenn man das verschweigt, ist das auch ein ist das in einer gewissen Grad, ist das auch Unehrlichkeit und Lüge. Also sagen wir mal so, es ist so, wenn mich einer fragt, um das mal klarzustellen. Das ist mir klar. Da sagst du ja. Da sage ich ja. So habe ich dich auch verstanden, Alex. Ja? Also ich bin da grundehrlich. Also wir sind da verschiedener Meinung. Nur wenn dieser Moment nicht aufkommt, wenn der mich nicht fragt, gehe ich davon aus, er will es nicht wissen. Ja? Und dann handle ich einfach. Siehst du, und das ist schon der Fehler. Wieso gehst du davon aus, dass er das nicht wissen will? Da könnte ich ja fragen. Was ich wissen will, frage ich. Aber ich frage auch nicht alle meine Partner die ganze Palette der möglichen Krankheiten ab, sondern ich finde, dass man die Pflicht hat, als HIV-Infizierter dieses zu sagen. Ja, und das ist falsch. Das Denken ist falsch. Okay. Und leider kann ich mich nicht. Und ich kann dir nur empfehlen, setz dich da vielleicht mal, es gibt sicher ein paar HIV-Positive in Köln, da bin ich mir sicher. Ich habe genügend Kontakt mit der AIDS-Hilfe und ich weiß, dass man da unterschiedlicher Meinung sein kann. Ich bin aber nun mal dieser Meinung und ich glaube, wir haben jetzt auch die Argumente ausgetauscht. Ja, das fand ich halt gefährlich. Also das war der Punkt, wo wir hier so saßen und gesagt haben, da müssen wir anrufen, das dürfen wir nicht ungesagt lassen irgendwie. Das ist auch richtig so. So will ich das hier auch. Okay. Ich danke dir. Schönen Gruß nach Berlin. Alles tschüss. Klar, bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Ich bitte die Regie nochmal auf die Taste zu drücken. Ja, jetzt höre ich euch wieder. Es geht weiter mit Silvia. Und Silvia ist 54 Jahre alt. Ja. Hallo Silvia. Hallo Domian. Dein Thema. Mein Thema. Erstmal hat mich das ganz schön kaputt gemacht, was ich jetzt gehört habe. Muss ich erstmal mit klarkommen. Ja. Atmen wir mal. Wenn viele Leute deine Sendung loben, tue ich das auch. Aber ich möchte ein wenig Kritik. anbringen. Mhm. Und Kritik ist, immer wenn du Themen hast, die über das Sexualleben gehen, ist, also für meine Meinung, lässt du zu viele Dinge zu. Mhm. Sag mal ein Beispiel. Ja, zum Beispiel diese Frau, die nun also ausgiebig darüber erzählt hat, wie sie ihrem Freund ins Gesicht pupst. Die hat nochmal angerufen. Ja. Da hast du dann abgedrückt. Musstest du nicht lachen auch? Natürlich auch. Mhm, ja. Na klar. Ich meine, pupsen ist ja was Normales. Mhm. Nicht? Mhm. Aber ich finde nicht, dass es ein Gesprächsthema ist. Ich glaube, nicht dass über den Äther laufen. Ich glaube, dass wir alle sehr. Wen juckt das eigentlich? Ob nur jemand pupst oder nicht pupst? Ich glaube, dass wir alle doch sehr interessiert zugehört haben und wir haben alle doch herzlich gelacht. Insofern ist das ja, doch schon also gut, wenn du meinst, das hat einen Humorwert, dann okay. Aber ich finde nicht, dass man solchen Leuten ein Forum geben sollte. Also ich möchte gar nicht so sagen, solchen Leuten, das klingt so abwertend. Ja, es klingt abwertend, das gebe ich zu. Also weißt du, Silvia, mit dem Punkt Sexualität, ich habe meine alte Grunddevise ist bei Sexualität. Erstmal, wir reden über die Sachen, Sexualität ist so lange immer in Ordnung, wenn man keinem schadet. Ne? Wenn zwei und sei es noch so ungewöhnlich. Genau. Und diese Sendung ist ja nun wirklich, hier kommt ja nun wirklich alles zur Sprache, was passiert. Und sehr gute Sachen kommen zur Sprache. Ja, und auch ganz toll. Und dass dann ab und zu halt auch mal diese eher bizarren Sachen formuliert und artikuliert werden, das gehört eben auch zum Leben. Auch das Bizarre gehört zum Leben. Warum sollen wir das verschweigen? Ich finde es interessant und ich glaube, viele andere finden es auch interessant. Ich glaube sogar, dass man, wenn man da so drüber redet und wenn man da ganz normal drüber redet, dass man viel toleranter gegenüber manch einer sexuellen Art ist, die man früher als Abart bezeichnet hat. Ich glaube zum Beispiel durch die vielen Talkshows der letzten Jahre. Ja. Und meine Sendung hat im ganz Kleinen dazu beigetragen. Ja, nicht klein, dass, sehr groß. Naja, dass zum Beispiel das Thema Homosexualität vollkommen normal behandelt wird. Das ist heute schon fast, man thematisiert es ja gar nicht mehr groß. Ja, das ist für mich noch nie ein Thema gewesen. Ja, aber, ich habe viele homosexuelle Freunde. Aber du bist 54 Jahre alt. Du weißt, wie das noch vor 20 Jahren war. Ach, ja, nee, ne? Das ist für mich ganz normal. Und ich habe immer normal behandelt. Aber das ist nur mein Ding. Darum geht es auch gar nicht. Aber ich habe das ja nur auch jetzt als Beispiel mal so gebracht, dass man dadurch halt auch ein normales Verständnis für solche Dinge bekommen kann. Gut, aber deshalb muss ich doch nicht über den Äther laufen lassen, dass ich die Kacke von meiner Freundin fressen möchte. Das ist ein einziges Mal in 6.000... Ja gut, okay, du hast ihn ja auch dann abgehakt, ne? Ich gebe dir recht. Ich möchte auch nicht, dass diese Sendung hier wirklich eine Aneinanderkettung von Monstrositäten ist. Das darf nicht sein. Lass mich noch sagen. Mich eigentlich nichts ein. Du bist jetzt am Reden. Nee, jetzt hast du aufgehört. Was geschieht mit dir, wenn du dir das alles anhörst? Mhm. Ein Satz noch, den ich gerade fertig sagen wollte. Ich finde, dass man dann, wir haben etwa 6.500, 7.000 Interviews hier gehabt, schon in der Sendung. Ja. Da darf dann auch einmal mal so etwas vorkommen, finde ich, auch zweimal. Naja. Wir haben so viele normale Themen, sage ich mal, die uns alle betreffen, die jeder von uns irgendwie hat. Ja. Das gehört halt auch zum Leben. Ein Abbild des Lebens ist das. Das ist ja auch gut. Und das finde ich auch unheimlich super. Ich bin ein absoluter Fan von dir. Mhm. Und das hast du schon tausendmal gehört. Ich sage es dir dann nochmal. Aber diese Themen, diese sexuellen Themen, diese für mich persönlich, natürlich ist es auch immer mein persönliches Ding. Mhm. Natürlich, jeder beurteilt das ja aus seiner Sicht, ne, und sagt, das finde ich pervers und das nicht so und so. Das kann man sich eigentlich diese Urteile nicht erlauben. Ob sich nur jemand Strumpfhosen anzieht oder nicht oder was, also, na, was soll's denn? Soll er doch machen, wenn er es schön findet. Ist mir wurscht. Aber diese Sachen, wenn einer erzählt, ich möchte die Kacke von meiner Freundin nur fressen, das finde ich widerlich. Und ich finde, du solltest da einen Riegel vorschieben. Also das finde ich mir auch widerlich, das hast du sicher auch gemerkt. Ja, natürlich. Mhm. Und da solltest du abschalten, da solltest du sagen, wisst ihr was, Junge, lass mich in Ruhe damit. Also, das ist wirklich meine Meinung. Ich respektiere das sehr, das ist mir völlig klar. Ich respektiere das sehr, dass du da so ein Gefühl zu hast, zu solchen Themen. Aber ich habe es gerade auch schon ein bisschen begründet, dass wir das mal auch mal reinnehmen. Und dann ist es aber auch gut, da gebe ich dir auch recht. Also ich möchte das, ich möchte da auch nicht jeden Abend über so Sachen reden. Das würde auch die Wirklichkeit verzerren. So ist die Wirklichkeit nur auch nicht. Nee, eben nicht. Genau. Und was Sexualität und alles betrifft, hat natürlich jeder seine persönliche Meinung. Und jeder sein Ding. Ja? Also für mich ist Sexualität, vielleicht liegt es an meinem Alter, es mag ja sein, nicht mehr so vordergründig. Mir sind persönliche Beziehungen wichtig und dieses alles. In den besten Jahren, Silvia, 54. Ja, ich sehe auch gar nicht so aus. Ach, ich würde ja so gerne mal mit Hella von Sinn durch die Häuser ziehen. Mit Hella von Sinn? Ja, na klar. Das wird sie sicher sehr freuen. Naja, nee, die Chance habe ich ja nicht, die kennenzulernen. Wer weiß, vielleicht geht das irgendwann mal. Ein unbekanntes Wesen und werde die nie kennenlernen. Grüßen wir einfach mal die Hella. Was? Grüßen wir einfach mal die Hella. Ja, na, herzlich. Hella wird heute herzlich Abend diese Sendung hier verfolgen. Oh, unheimlich super. Ja. Ich werde zusammen mit Hella von Sinn ein Buch machen. Hast du das schon mitbekommen? Nee. Ich habe ja schon ein Buch herausgegeben über diese Sendung vor 2 Jahren. Ah, ja. Und jetzt entsteht... Das habe ich leider nicht gelesen, weil ich auch immer deine Sendung gucke und dann brauche ich das Buch nicht. Ja, und jetzt entsteht ein neues Buch, das heißt Jenseits der Scham. Mhm. Und dieses Buch besteht aus einem großen Interview. Hella von Sinn interviewt mich. Es ist ein ganz persönliches Interview. Private Dinge, biografische Sachen. Und wir werden... Ihr kennt euch ja von der... Wir kennen uns aus Gummersbach, genau. Und in dieses Buch werden wir dann auch als Beispiele extreme Interviews aus dieser Sendung nehmen und daran halt auch so persönliche Gespräche führen. Mhm. Das Buch wird im Dezember erscheinen. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht so eine Normalfrau. Ich bin auch mit einer Frau zusammen. Ja. Obwohl ich nicht lesbisch bin. Das ist auch wieder so eine... Das ist wahrscheinlich ein ganz anderes Thema jetzt. Bitte? Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema. Aber ich liebe diese Frau und bin mit ihr zusammen und dazu stehe ich auch. Klasse. Also es ist nicht so, dass ich da abholt bin und sage, naja, alles... Silber, aber wie gesagt, diese Kackgeschichten und ist klar. Finde ich nicht. Ich danke dir für die konstruktive Kritik. Was war denn mit den Brennnesseln? Ist das bekommen? Nee, ist mir überhaupt nicht bekommen. Gibt nur Plustern und tut weh. Ja, kann ich mir vorstellen, es brennt. Bleib uns treu. Ja, alles natürlich. Gute. Tschüss. Tschüss. 1 Uhr, jetzt ist aber Zeit für unsere Pause. Mann, Mann, 1.35 Uhr und 17 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. So, ihr Lieben, wir machen weiter. 1.36 Uhr, 18 Sekunden. Hier ist 1 Live Domian vom WDR aus Köln, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen, Talk Radio. Ihr könnt hier anrufen und mit mir über jedes Thema reden, das euch interessiert, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0180 5678 111. Heute sind wir ganz offen mit unserer Thematik hier. Morgen, das sage ich euch jetzt auch schon mal, morgen heißt unser Thema Ich hasse mein Kind. Morgen steht die Sendung unter einem Thema. Das Thema heißt Ich hasse mein Kind. Heute aber könnt ihr zu jedem Thema anrufen. Jetzt sind mir gerade hier ein paar Faxe reingereicht worden zum Thema Haare, Domian und Haare. Andi schreibt, hallo Domian, deine Haare sind doch schon so kurz. Lass sie wachsen, sonst sieht es ja aus, als ob du eine Glatze hättest. Dann ein Jürgen schreibt, hallo, zum Thema wegen deiner Frisur. Der Typ, der da nörgelt, hat wohl einen Fropf auf der Hypophyse. Ist doch voll okay. In jedem Fall die besten Grüße und Wünsche von Jürgen. Und Claudia schreibt, hallo Domian, ja bitte schneide die Haare morgen zu Beginn deiner Sendung. Wie soll ich das verstehen? Soll ich die Haare hier in der Sendung schneiden? Das geht nicht. Das gäbe eine Katastrophe. Ich muss ja hantieren mit mehreren Spiegeln. Und das würde euch dann doch auf die Dauer ein bisschen langweilen. Obwohl es sicher einen gewissen Unterhaltungswert erstmal hätte. Naja, ich würde mal sagen, ein paar Tage lasse ich sie noch und dann werden sie ein ganz klein bisschen geschnitten. So die grauen Spitzen kommen dann weg. Sie werden schon ein bisschen grau. Und da bin ich ja auch so eitel, das gefällt mir gar nicht gut. Gisela 63 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Gisela. Ja, guten Abend Jürgen. Schön, dass du da bist. Ja, ich sehe ganz oft deine Sendung, ja, fast täglich. Und ich habe ja wegen den Haaren geschrieben. Du hast das? Ja, ein Fax. Du hast ein Fax? Ja. Was hast du denn geschrieben? Ich habe geschrieben, ich warte schon monatelang darauf, dass die Haare mal etwas länger werden. Dass sie länger werden? Ja. Ah ja. Ein Mann ist auch attraktiver, wenn er seinen Haarschmuck hat. Ja, also ihr könnt ja im Fernsehen das zumindest sehen. Also sie sind schon noch kurz, ne? Sehr kurz. Ja, sehr kurz. Ja. Obwohl, also ich hatte sie ja schon mal kürzer. Ja, schlimm. Schlimm. Sagt meine Mutti ja auch immer. Ich habe ja im Fax auch reingeschrieben, für mich haben nur Nonnen, Verbrecher und Soldaten die geschorenen Köpfe. Oh. Dann muss das doch ein Schock für dich gewesen sein damals, als ich die Haare so kurz hatte. Ja. Ich habe eben auch schon der Dame gesagt, die mich vermittelt hat, ich mag dich wahnsinnig gern. Du hast eine irre Ausstrahlung für mich. Aber das ist etwas, das stört mich von Anfang an, dass ich die Sendung sehe. Ei. Ich denke immer, wie kann ein Mensch sich selber so hässlich machen? Ei. Das ist aber hart. Wie lange sollte ich sie denn deinem Geschmack nach haben? Und wenn es rundum nur 4-5 Zentimeter wäre. Noch länger jetzt ein bisschen, ne? Ja. Was denkst du denn zu den Grauen? Die werden so ein bisschen grau an der Seite. Das macht gar nichts. Nein, ein Mann ist auch interessant, wenn er graue Haare hat. Mein Mann hat auch graue Haare, schon den ganzen Kopf, aber er trägt sie bis über die Ohren. Nun stehe ich natürlich hier in der Bredouille jetzt, ne? Wem mache ich das recht, ne? Ja, also ich muss irgendeinen Mittelweg finden. Dann darf man so eine Frage nicht stellen. Nee, natürlich. Ich wollte ja mal so ein bisschen Feedback haben, was ihr so alle denkt. Ja, ne? Also mein Sohn hat einen langen Pferdeschwanz. Meine Tochter hat lange dunkelbraune Haare. Ja. Ich habe blonde lange Haare, obwohl ich 63 Jahre bin. Aber alle sagen zu mir, ob ich sie offen trage oder ob ich sie als Pferdeschwanz trage, immer wieder, es sieht toll aus. Gisela, soll ich dir mal was erzählen? Ja. Vor, sagen wir mal, ungefähr... 10 Jahren. Ja. Ich bin jetzt 40. Ja. Und so bis 33 hatte ich... Was? Ich bin nicht 33? Nein. Bis 33 hatte ich blonde Locken. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Blonde Locken. Ja. Und irgendwann hatte ich die Schnauze so voll von den blonden Locken, weil alle immer dachten, das ist so ein Weichei, so ein Schwallengel. Ja, mein Gott, sie müssen ja nicht bis auf die Schultern hängen. Und das schlimmste Erlebnis, das ich dann einmal hatte, war... Das Blonde konnte man nicht richtig sehen, weil das Licht irgendwie nicht stimmte. Da hat mich aus der Ferne eine Kollegin hier im WDR aus der Technik hat mich verwechselt mit Costa Cordalis. Und da habe ich gedacht, jetzt müssen die Haare ab. Ja, aber trotzdem. Also ich würde sagen, wenigstens 4-5 Zentimeter länger. Okay, ich werde mal drüber nachdenken, mal sehen, was da noch so für Faxe kommen. Und ich will dich ja auch nicht vergraulen. Nein. Gisela, danke für deinen Anruf. Gerne geschehen. Tschüss. Und weiter so machen. Tolle Sendung. Danke. Tschüss. Jetzt ist Julia dran und Julia ist 20. Ja, genau, hallo. Ja, genau. Hallo Julia. Hallo. Na? Ich wollte mich gerade mal zu der Meinung von Alois äußern. Ja. Der gerade eben angerufen hat. Zum Thema HIV und... Nichts sagen, genau. Nichts sagen, ja genau. Schönes Ding, habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, finde ich ziemlich fahrlässig. Welcher Meinung bist du? Ich denke einfach, dass abgesehen davon, ob ich jetzt HIV-positiv bin oder nicht, dass ich einfach, wenn ich auch nur drauf aus bin, jemanden für eine Nacht abzuschleppen, sage ich jetzt mal, dass ich ihm einfach, dass man über solche Dinge einfach offen reden sollte. Mm-hmm. Und also ich finde es einfach nicht in Ordnung, beiläufig irgendwie so kurz, zwei Minuten, bevor es wirklich zur Sache geht, zu sagen, ach übrigens, so nebenbei mal gesagt, ich bin HIV-positiv. Also du bist da meiner Auffassung? Ja, total. Und du möchtest auch gerne, dass das schon weit im Vorfeld, also nicht erst auf der Bettkante, kurz thematisiert wird. Genau so. Mhm. Weil das finde ich super arm, das finde ich echt super fahrlässig. Und im Nachhinein würde ich mir da echt Gedanken machen, was für Konsequenzen ich daraus ziehen würde, ja. Also ich würde ja sogar jemandem erzählen, wenn ich irgendeine harmlose Sache hätte, ja, würde ich erzählen und sagen... Ich meine, gut, abgesehen davon soll es jedem selber überlassen sein, ob er geschützten Sex oder nicht haben sollte. Also für mich steht es außer Frage. Ich würde, was One-Night-Stands betrifft, garantiert nur mit Gummi machen, ja. Jetzt spielen wir mal den Fall durch, den wir vorhin auch durchgespielt haben. Du lernst einen knackigen Burschen kennen. Ja. Und der erzählt dir, und es sieht so aus nach einem One-Night-Stand, ne? Mhm. Und er erzählt dir aber in der Disco schon, hier pass auf, ich bin HIV-positiv. Würdest du mit dem auch in die Kiste dann gehen? Es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht irgendwie nachzuvollziehen. Aber ich denke mal, wenn mich der Typ nach wie vor reizen würde, auch wenn ich das wissen würde und ich würde wirklich sagen, oder vielleicht auch den Hintergedanken hätte, dass da noch mehr draus wird und ich wirklich bereit bin, würde ich es tun. Mhm. Glaube ich schon, denke ich schon. Also ich denke doch, dass ich es mache. Ja. Also das Hauptargument von Alois vorhin war ja, dass jeder für sich die eigene Verantwortung trägt. Das finde ich absolute Scheiße, weil ich denke, in so einem Fall trägt man nicht nur für sich selber die Verantwortung. Mhm. Garantiert nicht. Mhm. Danke. Ich war selber schon in der Situation, dass ich, ich meine, gut, das ist mittlerweile 2 Jahre her und das ist alles nicht ganz so toll gelaufen und da war es halt auch so. Und es ist wirklich oft so, dass viele sagen halt prinzipiell, ja, für mich kommt es halt nur mit Gummi in Frage, mhm. aber das ist so eine Sache, wenn man wirklich dann dabei ist und, sage ich mal, auch irgendwo in diesem Rausch ist, mhm. dann vergisst man das schon mal. In der Situation war ich selber. Ich habe dann halt ungeschützt mit dem Kerl geschlafen mhm. und hinterher sagte er dann irgendwie, ja, du bist jetzt Nummer 14 in diesem Monat. Und das war für mich die Panik mhm. schlechthin. Ich habe dann auch ganz schnell halt einen HIV-Test mhm. gemacht, mhm. Gott sei Dank halt, ja. ne? Ja. Nichts an dem so gewesen, aber trotzdem, ich würde es nie wieder tun, echt mhm. nicht. Also ich finde auch, also keine Geilheit dieser Welt, kein Sexrausch dieser Welt ja. darf das entschuldigen, dass man keine Gummis nimmt. Ja, denke ich auch. Ich finde auch, dass man, ich habe es ja neulich auch nochmal gesagt, dass es eine riesen neue Kampagne geben müsste in Deutschland, um darauf aufmerksam zu machen und auch die Safer-Sex-Praktiken richtig informativ rüberzubringen. Das sehe ich genau. Ja. Das sehe ich genau. Danke für deine Meinungsäußerung, Julia. Ja, ist okay. Mach's gut. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao, danke. Tschüssi. Jetzt geht's weiter mit Michelle. Michelle, stimmt das? Michelle? Hi. Hi, Michelle. Hi, ja, ich heiße Michelle, genau. Michelle. Hör mal, du bist schon 40? Ja. Ehrlich? Hätte ich nicht gedacht. Sprichst du jetzt mit mir noch? Ja, mit so einem alten Sack. Ja, ich meine, du siehst mal ganz passabel dafür aus, für das Alter. Ach, was meinst du? Morgens bin ich aufgestanden, dann sehe ich nicht mehr so passabel aus. Ehrlich? Oh Gott. Ja, mein Thema heute Abend. Ja. Mein Thema sind Füße. Füße! Finde ich absolut widerlich. Du hast etwas gemeinsam mit Marlene Dietrich. Ehrlich? Marlene Dietrich hat mal gesagt, das unästhetischste Körperteil des Menschen schlechthin sind die Füße. Ja, finde ich auch. Also insoweit bist du schon mal so auf ihrer Spur. Ehrlich? Warum findest du die Füße, findest du Füße generell auch generell so unangenehm? Ja, finde ich voll eklig. Also ich gehe echt nur mit Socken ins Bett, weiß ich nicht. Ich finde das voll eklig so. Also ich meine, ich bin zurzeit nicht in einer Beziehung oder so, aber mein Ex-Freund, der musste Socken anziehen. Fand ich voll widerlich, ehrlich. Mensch, wo du das jetzt erzählst. Ich meine, ich hätte schon mal mit jemandem gesprochen, der mir sowas Ähnliches erzählt hat. Irgendwie. Nee, du warst es nicht, aber irgendwie sowas ist mir so vage in Erinnerung vor längerer Zeit. Findest du deine eigenen Füße auch unästhetisch, unattraktiv? Ja, wenn ich so denke, ich meine, meine Freundin oder so, die erzählen ja dann schon so, was wir so miteinander machen so. Und dann kommt zum Beispiel auch zur Sprache zum Beispiel, ja, und dann massieren so gegenseitig mhm. oder so Füßemäßig irgendwie was unternehmen, so Füße küssen oder so. Also das würde ich nicht für 2 Millionen Mark in der Welt. Niemals. Also du hast einen wunderbaren Freund, den du wirklich abgöttisch liebst. Und hattest du. Also kannst du dir gut vorstellen, wie das, was für ein Gefühl das ist. Ja. Und wenn der gesagt hätte, Michelle, küss doch einmal mal meinen dicken Zeh. Da hätte ich zu ihm gesagt, du kannst nicht mal. Ehrlich? Ja, da hätte ich nicht. Warum gemacht. Findest du denn die Füße so unangenehm? Es gibt doch Füße und Füße. Es gibt auch verschiedene, es gibt auch schöne Füße, oder? Nee, also weiß ich nicht. Also zum Beispiel jetzt so in meinem Alter, ich bin halt eben 18, so da laufen so die meisten Jungs, die laufen dann in diesen ekligen Buffalos rum, diese Turnschuhe. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, der kommt dann nach 8 Stunden harte Arbeit nach Hause, mhm. die ganze Zeit in diesen ekligen Schuhen, ja? Mhm. Und dann irgendwie landet man irgendwie miteinander im Bett und so und dann sagt er auf einmal zu mir, hör mal, hier, Füße, ich würde schreien laufen gehen. Also assoziierst du damit immer schon auch den üblen Geruch eventuell, ja, oder? Ja, ich glaube schon. Mhm. Wie wär's denn nur mit schön frisch gebadeten Füßen? Magst du denn die Form generell auch nicht gerne? Nee, mag ich auch nicht. Auch nicht. Weiß ich nicht. Ich denke mir, es gibt ästhetischere Sachen wie Füße. Mhm. Aber ich meine, das ist natürlich auch schon Tobak, ne? Wenn du verlangst, dass du mit deinem Freund oder dass dein Freund mit dir immer nur mit Socken ins Bett geht. Ja, er fand das nicht nett. Er fand das nicht nett? Nee, er fand das nicht ganz nett, aber ich meine... Ist denn deshalb die Beziehung auseinandergegangen? Nee, auf keinen Fall. Nee, deshalb nicht. Wir hatten ja vor einer Woche das Thema Liebestöter. Ja, da habe ich versucht durchzukommen, aber dann kam mir dann eine junge Frau gegen. Und da erzählten, ja, das erzählen ja ganz viele Leute, dass sie es völlig abtörend finden, wenn eben Leute mit Socken ins Bett gehen. Nee, also da habe ich gesagt, mach die Socken an. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn ich morgens wach werde, ja, und man liegt dann irgendwie total zerwühlt in dem Bett und ich sehe dann auf einmal so ein paar Füße neben mir. Michelle, was ist mit dir schiefgelaufen in der Kindheit? Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt doch da nicht. Könnte es denn sein, dass du da nicht auch ab und an mal einen jungen Mann befremdest, wenn du das so sagst? Ja, ne? Weiß ich nicht. Von meinem Ex-Freund kann ich nur sagen, der fand das am Anfang überhaupt nicht lustig. Der hat mich für total bescheuert erklärt. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre mit Michelle zusammen, wir wollen uns das nur mal so vorstellen, und ich müsste dann immer mit meinen dicken Socken ins Bett gehen. Gibt es denn da bestimmte Schlafsocken? Müssen die auch besonders dann sauber fürs Bett sein? Oder darf man dann mit den Tagesocken ins Bett gehen? Nee, auf keinen Fall mit den Tagesocken. Auf keinen Fall? Nee, auf keinen Fall. Natürlich nicht. Naja. Das ist ja dann auch eklig. Ist auch eklig. Also frisch gewaschene Socken müssen dann immer neben dem Bett liegen. Genau, frisch gewaschene Socken. Dafür bin ich ehrlich. Also Jungs dieser Welt, wenn ihr euch mit Michelle, sie ist ja zu haben im Moment, so habe ich das gerade verstanden, wenn ihr euch einlassen wollt mit ihr, dann kauft erstmal bei Aldi oder wo immer man das auch günstig kaufen kann, erstmal ein ganzes Paket Socken ein. Genau. Michelle. Ja. Dann mal viel Spaß mit deinem Tick weiterhin. Ja. Tschüss. Tschüss. Stefanie, 27. Ja, hallo, Domian. Oder vielmehr Jürgen. Ja, wie du willst. Ja. Stefanie. Ja. Ich muss jetzt etwas lachen wegen den Socken. Im Aldi-Kauf. Magst du auch keine Männer? Nee, magst du auch nur Männer mit Socken? Nein, überhaupt nicht. Nein. Du hast aber bestimmt wegen eines ganz anderen Themas angerufen. Ja, und zwar folgendes, mein Freund hat Krebs. Das hier ist ein ganz ernstes Thema, das müssen wir ein bisschen umschalten. Jetzt haben wir gerade so viel Klamauk hier geredet. Ja, und zwar, was mich auch gestört hat, ich meine, dieser Mensch, mit dem du immer telefoniert hast, zu dem Thema AIDS. Mhm. Und zwar folgendes, ich meine auch zu Krebs halt auch Sexualität. Mhm. Ich meine, das war jetzt etwas von meinem Thema ab, aber das wollte ich auch mal von der Seele lassen, weil ich das absolut... Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich möchte jetzt nicht unter der Gürtellinie werden, aber ich muss dazu sagen, also wenn ich bedenke, dass ich selbst mit meinem Freund in dieser kurzen Zeit, die uns noch bleibt, über Sexualität reden muss und dann auch noch darüber reden muss, falls wir vielleicht im Leben nochmal die Möglichkeit hätten, miteinander zu schlafen, dass ich als Frau auch alle möglichen Krankheiten durch die Chemotherapie vom Mann bekommen kann, wenn ich ungeschützten Geschlechtsverkehr habe. Mhm. Und wenn du siehst, wie mein Freund stirbt, und wenn ich mir vorstelle, ich habe AIDS, gehe mit jemandem ungeschützt ins Bett und er stirbt danach weg, dann frage ich mich, was das für Menschen sind, die so eine Einstellung haben. Wahrscheinlich müssen sie selbst mal auf eine AIDS-Station gehen und gucken, was die Krankheit eigentlich im Grunde bedeutet. Das wollte ich jetzt mal da kurz zu sagen. Ja, Stefanie, wie alt ist denn dein Freund? Mein Freund ist 44 Jahre alt. 44 Jahre alt. Und wie lange wisst ihr das schon, dass er Krebs hat? Wir wissen es jetzt genau 10 Wochen. 10 Wochen erst? Ja, erst. Und was für ein Krebs ist das? Der hat Leberkrebs. Leberkrebs. Ja. Und wie haben die Ärzte den Zustand dargestellt? Kann man was machen oder sieht es schon sehr übel aus? Es sieht so übel aus. Das kam also, das war so gewesen, dass mein Mann, obwohl wir nicht verheiratet sind, selbstständig war. Ich war bis vor kurzem selbstständig. Ich habe auch meine Firma anhand dessen verkauft, um mich wirklich um meinen Mann kümmern zu können. Und dass ich in Urlaub geflogen bin, ich Albträume hatte, ich ihn zu Hause angerufen hatte und gesagt habe, ich habe das Gefühl, mit dir stimmt was nicht. Und er sagte, ich bin übermüdet, ich kann nicht mehr essen, gar nichts mehr. Ich sage, bitte geh zum Arzt. Ich habe keinen guten Urlaub, wenn du nicht zum Arzt gehst. Und dann ist er zum Arzt gegangen, haben sie ihn untersucht. Wir haben gedacht, weil er so viel gearbeitet hat, das liegt einfach Erschöpfungszustand jetzt so, ne? Und dann war es innerhalb von 7 Tagen, ist er dann in die Tumorklinik nach Essen gekommen. Dann haben sie definitiv festgestellt, dass er Leberkrebs hat. Der ist nicht operabel, man kann ihn also auch nicht bestrahlen, man kann gar nichts mehr machen. Die einzigste Möglichkeit ist nur noch die Chemo. Und die Chemo ist also ein Lichtstreifen am Horizont. Macht er das schon im Moment? Ja, das ist jetzt die zweite, die er macht. Er kriegt die Intensivchemo, die Stufe 6, die schlimmste Chemo überhaupt. Und er hat innerhalb in den letzten 14 Tagen so abgebaut, dass er auch schon blind auf beiden Augen ist, selber sich nicht mehr ernähren kann. Und das ist alles zu viel, ne? So viel. Er ist im Krankenhaus im Moment. Er ist jetzt im Krankenhaus, ja. Haben die Ärzte denn gesagt, dass er mit dieser starken Chemotherapie doch vielleicht eine Chance hat? Ein Silberstreifen am Horizont. Ein Silberstreifen. Folgendes, was ich am schlimmsten an der ganzen Sache finde, ist gut, dass du einem Patienten Hoffnung machen sollst, immer weiter zu kämpfen. Weil ich habe auch gemerkt, er hat vorher gesagt, ich mache keine Chemo, du hängst sehr an deinem Scheißleben. Ich sage das so, wie es ist. Also vielleicht drücke ich mich auch sehr hart aus, das ist auch, weil ich so verletzt auch bin. Warum bist du verletzt? Warum ich verletze, wie man mit ihm umgeht, wie das ganze Umfeld mit uns umgeht. Wer ist denn Umfeld? Wen meinst du genau damit? Die Ärzte, Bekannte, Freunde. So fangen wir bei den Ärzten an. Wie gehen die denn deiner Meinung nach mit ihm nicht richtig um? Ja, wie so ein Professor zu meinem Mann sagt, ein Professor, Doktor, Dings, den Namen möchte ich nicht nennen hier, sagt, Junge, das ist wie eine 6 im Lotto, nur umgekehrt, du hast voll ins Klo gegriffen, wahrscheinlich hast du nicht mehr lange. Das hat der Professor deinem Mann so ins Gesicht gesagt. Ja. Wie eine 6 im Lotto, nur umgekehrt. Hast du mit diesem Professor auch mal alleine gesprochen? Ich habe keine Möglichkeit, weil ich nicht seine Ehefrau bin. Wie bitte? Ach so. Das heißt, alles das, was ich tun kann, kann ich eigentlich nur als die Frau aus Hintergrund, aus dem Hintergrund tun. Das heißt, ich habe auch kein Recht, so wie er jetzt ab gestern die Chemo wieder macht, zu ihm zu kommen. Mhm. Ich kann also nicht zu ihm kommen. Ich muss warten, bis er wieder so klar im Kopf ist, weil er hat mittlerweile schon also Gedächtnisstörungen, dass ich warten muss, dass er mich dann anruft, weil er hat kein Telefon auf dem Zimmer. Er kann nicht besucht werden, außer von der Verwandtschaft. Ja, also das heißt seine Schwester oder sein Bruder. Und sonst kann keiner zu ihm. Und ich muss warten, dass er mir die Erlaubnis gibt, zu kommen. Stefanie, gehst du, gibt es den Gedanken in dir, dass du deinen Mann bald nicht mehr haben wirst? Ja. Ich habe den Tod am Samstag in den Augen von ihm gesehen. Mhm. Das Einzige, was mich aufrechterhalten hat, die letzten 10 Wochen, ist einfach seine strahlend blaue Augen. Er war ein Mann von 95 Kilo, der wiegt jetzt 55 Kilo. Sieht auf beiden Augen nicht mehr, kann sich selber nicht mehr ernähren, braucht Hilfe, so ist es. Und dann finde ich es unzumutbar, dass sie nochmal eine Chemo machen. Wobei ein Bekannter von mir, der Internist ist, ich habe ihm die Befunde von meinem Mann gezeigt, sagt, hör mal, es ist nichts mehr, er ist ein Versuchskaninchen. Das ist eine Krebsart, die nicht erforscht ist und jetzt machen sie nochmal eine Chemo. Danach kommt er in die Reha, das heißt, er wird auf den Tod vorbereitet. Du hast gerade eine Andeutung noch gemacht, er wird schlecht behandelt, er wird von den Ärzten schlecht behandelt. Du hast dieses schlimme Beispiel da genannt und auch von Verwandten und Bekannten. Ja. Inwiefern? Ja, jetzt ist ein Beispiel, zum Beispiel, er meint man jetzt wohl, ich bin in therapeutischer Behandlung, ich habe ein sehr scheiß Leben hinter mir und ich muss auch damit jetzt umgehen lernen, ist klar. Das, weil ich zum ersten Mal Menschen in meinem Leben getroffen habe, der mich wirklich liebt und alles für mich getan hat. Also wirklich, das ist ein wundervoller Mann. Also, was machen denn die Verwandten oder die Freunde jetzt falsch, deiner Meinung nach? Ja, die, ich sag mir, so ein Mann, der sowieso nur noch so kurz im Leben hat, dem möchte ich doch möglichst viele schöne Dinge noch im Leben geben. Dass er schöne Erlebnisse hat und wirklich vernünftig und schön einschläft. Jetzt haben sie Angst, dass es ihm an den Penunzen geht oder denen. Das heißt, er könnte mir ja noch was vormachen. Und dieser ganze Krieg spielt drumherum sich hier auch noch ab, mit dem ich klar bin. Ich habe gesagt, dir geht es ziemlich beschissen im Moment auch. Ja, mir geht's absolut beschissen. Hast du denn? Ich höre mich zwar jetzt noch sehr gefasst an, aber mir geht's beschissen. Nee, ich krieg das aber schon, das hört man schon, dass du wirklich sehr viel, sehr groß unter Druck stehst. Ja. Stefanie, ich möchte gern, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen redest. Ganz ausführlich, dann habt ihr ein bisschen Zeit. Hier in der Sendung können wir nicht so ganz lange reden. Das ist Elke heute Nacht. Ja. Und Elke wird dich gleich anrufen. Ja. Und ich wünsche dir und deinem Mann, dass dieser Silberstreifen, dass nicht nur ein Silberstreifen bleibt, sondern dass es noch heller wird und dass es vielleicht doch klappt. Man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Es gibt so schwere Krebserkrankungen, die dann doch noch geheilt werden und die man in den Griff bekommt. Hoffen bis zum Schluss. Ja, das versuche ich mir immer noch jetzt, wo ich ihm das letzte Mal am Samstag gesehen habe, ich versuche ihm das ja zu geben. Und weißt du hast die Tränen in den Augen, du fängst an zu weinen und er sieht es zum Glück nicht. Und dann ruft er mich wie gestern mitten in der Nacht an, kurz bevor vor heute Morgen, wo die Chemo anfängt, und sagt, spiel uns unser Lied nochmal vor. Ich habe nur noch diese Zeit. Ja, und wenn du das alles mitmachst, du machst ja alles durch. Er kann auch nachts um 5 anrufen. Ich tue alles für ihn, was ich tun kann. Was für ein Lied ist das? Es ist von The Titanic, das Lied. Das hast du ihm dann durch das Telefon vorgespielt? Ja, das ist unser Lied, weil er sagt immer, ich bin die Person, die im kalten Wasser schwimmt und du bist diejenige, die ich auf die Planke hebe und die das Recht hat, weiterzuleben. In manchen Augenblicken redet er so, ja. Liebe Stefanie, wir machen das jetzt so. Du wirst gleich von uns angerufen. Ja. Toi, toi, toi euch. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Stefanie. Tschüss. So, jetzt habe ich am Telefon noch den Sepp. Hallo Domihan. Du bist 46 Jahre alt. Ja, ich bin ohne Eltern groß geworden und war auch in der Psychiatrie und habe ein Gedicht gemacht. Du hast ein Gedicht gemacht? Das will ich dir gerne vorlesen. Ja, dann mach das mal. Das heißt Besinnung. Die Kerze brennt, ich bin allein, Gedankenspiegel, wie wird mein Leben sein? Es fließt so viel in diesem Fluss, bleibt niemals stehen, will ewig weiterziehen. Ich denke an dich, denke an so vieles. Es fällt mir schwer, dies alles zu verstehen. Doch die Liebe vereint uns, mit ihr will ich gehen. Mhm. In welcher Situation hast du dieses Gedicht geschrieben? Das habe ich mal, da bin ich spazieren gegangen in den Bayerischen Bergen. In den Bayerischen Bergen, die sind so inspirierend, ja. Was? Die sind so inspirierend. Ja, ich habe, ich, ich, ich, Was, bevor ich jetzt noch lang rede, will ich dir noch eins sagen. Ja. Das heißt Herbststimmung. Das habe ich auch in den Bergen geschrieben. Na gut, wir haben ja jetzt fast Herbst, also lassen wir uns jetzt mal in eine Herbststimmung bringen von Sepp. Genau. Bitte sehr. Ich wanderte durch Dörfer und Städte entlang in der bunt bemalten Natur. Damals, es war ein Herbsttag und ein Wind erwehte sehr kühl. So stand ich in der stillen Natur, vor meinen Augen spiegelte sich ein See. Ich sah Kinder, die spielten mit schneeweißen Gänsen und das Rauschen des Wassers spielte für sie ein Lied. Und irgendwann, da ergriff ich der Gedanke an mein Alter, die Sehnsucht, wieder durch Dörfer und Städte zu fliehen. Heute, da stehe ich wieder am See, mit Träumen mitten unter den Kindern. Doch diesmal nahm ich mir vor, nicht mehr wegzugehen. Du bist ja ein Romantiker. Ja, aber weißt du, das Problem ist, ich wollte mit dir darüber reden, dass man Gedichte schreiben kann, aber die Verlage kein Interesse dran haben. Ach, das alte Lied. Schöne Gedichte sind, ne? Das alte Lied. Ja. Das alte Lied. Ja. Was meinst du, wie viel verkannte oder auch nicht verkannte Künstler in der Welt überall sitzen? Vielleicht sogar wirklich sehr talentierte Leute, die einfach nicht das Glück haben, einen Verlag zu finden. Vielleicht bist du ja so ein Talent. Aber vielleicht hat das ja jetzt auch jemand gehört. Ja, und das würde ich gut finden. Könnte ja sein, ne? Und der sagt sich dann, Mensch, dieser Sepp, mit dem sollten wir mal ein Lyrikband machen. Ich schreibe auch an deinem Buch, das heißt Zwischen verrückt werden und anpassen. Klingt auch ganz interessant. Zwischen verrückt werden. Eine Biografie von mir. Ich hoffe nicht, dass du kurz vor dem verrückt werden bist. Nee, ich war mal verrückt. Ja. Ich war mal verrückt. Darüber würde ich jetzt natürlich sehr gerne mit dir reden. Ja. Das geht nun mal nicht mehr, weil die Sendung vorbei ist. Ich danke dir für die wunderbaren Gedichte. Bitte? Und wünsche dir viel Erfolg beim Publizieren. Okay, danke. Tschüss, Sepp. Ciao, tschüss. Dominan sagen immer, oder ab und zu die Menschen. Das heißt doch Domian. So, meine lieben Menschen, all überall. In der Technik heute Nacht war Annette Bastian. Und morgen heißt unser Thema, ich hasse mein Kind. Wir sind um 1 Uhr hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Und ihr könnt uns wie immer schon um 0 Uhr morgen erreichen. Unter unserer Telefonnummer 0180 5678 111. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen. Bye, bye.